Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, heute bin ich's mal wieder mit einer neuen Folge von Omega Tau. Herzlich willkommen dazu. In den nächsten Wochen wird's mehr Episoden von mir geben, als ihr so gewohnt seid. Das liegt daran, dass wir jetzt nach und nach die Interviews veröffentlichen werden, die ich während meiner Österreich-Reise im Juni aufgenommen habe. Und kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich noch ein telefonisches Interview geführt, und zwar mit Norbert Reiling vom Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften. Und da ging es um das Thema Tuberkulose. Das Gespräch ist über einen Hörer von uns zustande gekommen, Bernd Rupp. Er hat den Kontakt zu Norbert Reiling hergestellt und der war dann eben auch bereit, mit uns zu sprechen. Also das hat super geklappt. Großen Dank dafür an Bernd Rupp. Und jetzt geht's los wie immer mit der Vorstellung des Gasts. Ja, mein Name ist Norbert Reiling. Ich bin Forschungsgruppenleiter am Forschungszentrum Borstel, das Leibniz-Institut für Medizin und Biowissenschaften, in der Nähe von Hamburg. Und wir beschäftigen uns mit der Tuberkuloseforschung im Wesentlichen in unserer Gruppe. Das tun wir am Forschungszentrum Borstel. Hier kümmern wir uns um die direkte Interaktion von Mykobakterien mit den Wirtszellen der Tuberkuloseerreger und diese detaillierte molekulare Charakterisierung, das ist das, was bei uns im Fokus steht. Mhm. Das heißt, wir wollen ja heute dann auch eher eben über diese mikrobiologischen Grundlagen sprechen und wahrscheinlich nicht ganz so sehr über die Krankheit Tuberkulose an sich, wobei mich da auch ein paar Punkte interessieren und ich denke, das ist auch für die Hörer interessant, das so ein bisschen einzuordnen. Eine Frage, sind Sie Mediziner oder Biologe oder noch was anderes? Ich bin noch was anderes. Ich bin Chemiker von Haus aus, habe in Freiburg Chemie studiert mit Schwerpunkt Biochemie und habe dann gemerkt, dass ich in der reinen Chemie nicht bleiben wollte und habe gedacht, in welchen biologischen Zusammenhängen ich denn gerne tätig sein wollte. Und dabei stellte sich der Bereich Immunologie und Zellbiologie letztendlich heraus. Und das war schon Anfang der 90er Jahre für mich der Weg damals ans Forschungszentrum Borstel. Ich habe damals hier auch promoviert. Und nach meiner Promotion bin ich dann in die USA gegangen, habe mich dort das erste Mal mit Infektionsbiologie beschäftigt, mit der Thematik, mit der ich mich heute auch noch beschäftige, allerdings damals mit HIV. Und nach meiner Rückkehr aus den USA habe ich mich dann auf die Mykobakterien spezialisiert, auf die durch Mykobakterien induzierten Signalprozesse in den Wirtszellen, um zu verstehen, warum diese Mykobakterien krank machen, um zu verstehen, warum die Immunzellen, die uns ja eigentlich ganz gut schützen vor der Infektion mit verschiedenen Erregern, nicht in der Lage sind, mit diesen Erregern umzugehen. Und insgesamt arbeiten aber dort in Borstel wahrscheinlich eben auch Mediziner und auch Biologen, oder? Ja, das ist eine Besonderheit im Vergleich zu Universitäten, dass wir eine sehr breit aufgestellte Expertise haben. Also wie gesagt, ich bin Chemiker, in meiner Gruppe sind Biologen tätig, wir hatten schon Pharmazeuten, wir haben Mediziner und das spiegelt sich nicht nur in den einzelnen Gruppen wider, sondern das gesamte Haus ist sehr durchsetzt von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Erfahrungshintergründen, sodass die Wege sehr kurz sind, dass man als Biochemiker, der zellbiologisch interessiert ist, dann zu jemandem gehen kann, der sich damit sehr gut auskennt und das wiederum kann man dann in komplexere Systeme, in Vivo-Modelle und so weiter, da gibt es dann auch Spezialisten, die sich da sehr gut mit auskennen, sodass wir auf die Art und Weise in der Lage sind, interdisziplinär mit sehr kurzen Wegen dann doch wesentliche Erkenntnisse zum Krankheitsverlauf der Tuberkulose Tuberkulose, aber auch anderen Erkrankungen hier, die am Forschungszentrum Borssele untersucht werden dazu zu gelangen. Mhm. Und das ist aber Grundlagenforschung, was Sie machen, oder? Also da ist kein Krankenhaus. Oder? Doch, das auch selbst das haben wir sogar. Ah, okay. Also das ist, da muss man vielleicht einen kurzen Satz zu sagen. Ich hatte das schon angemerkt, dass Forschungszentrum Borssele gehört zur Leibniz-Gemeinschaft und Leibniz hat ein Motto, das heißt Theoria cum praxi. Das heißt, es geht nicht nur, wie häufig an Universitäten um schlichte, sag ich jetzt mal, und trotzdem sehr wichtige Grundlagenforschung, sondern es ist immer bei Leibniz-Instituten so, dass es einen direkten Bezug zur Praxis geben soll. Und das ist in Borssele ist das die Lungenforschung, die Pneumologie, also Lungen- und Bronchialerkrankungen. Und wenn man das jetzt so in einem Bogen spannen kann, dann geht es darum von, in dem Fall jetzt Erregern, die wir untersuchen, wenn man das auf die Tuberkulose bezieht, von erregerorientierter Forschung über Struktur-Funktionsbeziehungen, was Virulenzfaktoren betrifft, über zellbiologische, biochemische Prozesse hin zu komplexen Modellsystemen in vivo bis hin, und das ist das, was Sie gerade ansprechen, auch die Klinik, wir haben die medizinische Klinik hier in Borssele mit ca. 80 Betten, in denen wir, also ich jetzt nicht, aber meine Kollegen halt auch Patienten sehen, die mitunter dann halt auch schwer zu therapieren sind und für die dann spezielle Therapie-Regimens dann auch hier vor Ort entwickelt werden. Mhm, okay. Sodass wir quasi vom Erreger über die verschiedenen Stufen, wenn man das so möchte, bis hin zum Patienten das gesamte Spektrum, die gesamte Erkrankung abbilden können. Ja, ja. Und welche Infektionskrankheiten außer der Tuberkulose werden in Borssele noch erforscht? Also die Tuberkulose ist schon bildet schon einen wesentlichen Schwerpunkt. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt in Prozent sagen, ist aber schon der deutlich größte Teil. Darüber hinaus sind es schon Erkrankungen, die halt bakteriellen Ursprungs sind, die im Wesentlichen aber auch mit der Lunge letztendlich zu tun haben. Das heißt, Erreger, verschiedenste Erreger, die halt ihren Weg in die Lunge finden können, und dort halt eine Immunreaktion auslösen, die dann zu einer chronisch entzündlichen Erkrankung in der Lunge führen. Das sind letztendlich unsere Themen, wobei, wie gesagt, man kann in einem Institut unserer Größe letztendlich auch nicht alles betreiben. Wir sind am Forschungszentrum Borssele, sind es 500 Mitarbeiter, inklusive der Mitarbeiter von der Klinik. Das sind dann circa etwas über 120 Wissenschaftler, wenn man Wissenschaftler, Forschungsgruppenleiter, Postdocs und Doktoranden dazu zählt. Kommen nochmal circa 100 technische Kräfte dazu. Also man kann ungefähr sagen, die Hälfte der Mitarbeiter ist unmittelbar mit Forschung betraut oder damit beschäftigt. Mhm. Okay. Und jetzt so eine weitere bekannte Krankheit, können Sie da eine nennen, die eben auch bakteriell die Lunge, also Lungenentzündung wird auch wahrscheinlich sowas sein, aber das ist wahrscheinlich ja nur so ein Überbegriff, oder? Das ist richtig. Vielleicht in dem Zusammenhang ist vielleicht darauf hinzuweisen, dass man sagt ja so schön, die Lunge hat zwei Flügel, könnte man letztendlich mal, wenn man das mal drauf schaut, sieht man das ja. Und der andere große Krankheitsbereich, der in Borssele hier bearbeitet wird, ist Allergie-Asthma. Das heißt, es geht da auch um allergische und asthmatische Erkrankungen und die Ursache dieser Erkrankung und der Verlauf dieser Erkrankung, die bestimmten Phasen, die da letztendlich, das sind die beiden, sage ich mal, wesentlichen Erkrankungsbilder oder Krankheitsbilder, die wir in Borssele untersuchen. Okay. Gut, dann lassen Sie uns doch einfach einsteigen direkt mit der Tuberkulose. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns mehr über die Krankheit dann zu den Grundlagen hinarbeiten, wenn Sie da nichts dagegen haben, auch wenn Sehr Sie gerne. Eben wahrscheinlich eben mehr mit den mikrobiologischen Punkten zu tun haben. Tuberkulose ist ja eine Krankheit, die man eigentlich, also so als normaler Mitteleuropäer, sage ich mal, nicht mehr für so relevant hält. Ich glaube aber, das stimmt gar nicht. Es ist aber auf jeden Fall eine Krankheit, die schon lange bekannt ist und die eben auch in anderen Teilen der Welt ja noch relativ stark verbreitet ist. Ja, das ist richtig. Und wenn ich meine Vorlesung halte über Tuberkulose, dann ist das erste, die ja eigentlich der rapide Abfall der Tuberkulosefälle in Deutschland in den letzten 30 Jahren. Das steht auf diesem Dia drauf. Wir haben in Deutschland in 2014 circa 4.400 Fälle, also bundesweit. Wir wissen das so genau, weil Tuberkulose ist meldepflichtig. Und das heißt, wenn ein Tuberkulosefall diagnostiziert wird, dann wird das dem Gesundheitsamt gemeldet. Das läuft dann hinterher alles zusammen beim Robert-Koch-Institut. Und da kann man auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts die jährliche Anzahl aller Tuberkulosefälle, die regionale Verteilung nach Bundesländern, nach Landkreisen, Städten und so weiter genauestens verfolgen. Und zu Ihrer Frage, der Rückgang war drastisch und dramatisch in den letzten 30 Jahren. Man muss aber jetzt sagen, dass in 2012 war das noch mal ein bisschen am niedrigsten. Seitdem gibt es geringe Aufwachsraten, 2%, 2,5% in 2013, dann noch mal knapp 4% in 2014, und mit 2015 ist aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung und der Wanderungsbewegung sicherlich mit einer nochmaligen Zunahme zu rechnen. Aber die Situation ist so, dass wir in Mitteleuropa, in Deutschland, aber auch in den umgebenden Ländern kein Problem mit der Tuberkulose haben. Wenn man diese Zahlen einfach mal hoch runterrechnet auf die Anzahl pro Erkrankung pro 100.000 Einwohnern, dann liegen wir da im Moment, also für 2014 gerechnet, laut Zahlen vom Robert-Koch-Institut aus dem letzten Dezember, bei 5,6 pro 100.000. Und diese Zahl sagt so alleine nichts. Aber wenn man jetzt nach Zentraleuropa und nach Russland und in die ehemaligen Staaten der GUS letztendlich geht, dann geht es dort schon rapide aufwärts, sodass wir dort auf Inzidenzzahlen um 100, 150 oder so weiter kommen. Und das lässt sich noch weiter steigern. Wenn Sie nach Asien gehen und insbesondere auch nach Afrika, in Süden Afrika sind die Zahlen besonders hoch und besonders gravierend. Dort liegt die Inzidenzrate, wo sie hier bei 5 liegt, liegt sie 100-fach höher für den Süden Afrikas. Und es gibt Bereiche, insbesondere in Südafrika, gewisse Townships in Südafrika, wo diese Zahl nochmal doppelt so hoch ist. Also da liegen sie dann bei 1.300. Und das sind letztendlich dann die Hochinzidenzländer, wo letztendlich eine ganz andere wirklich gesundheitliche Problematik vorherrscht, wenn man das mal mit Deutschland vergleicht. Um das vielleicht auch mal zurückzukommen, wir haben auch deshalb kein Problem in Deutschland im Moment, und das möchte ich auch betonen, weil wir 98%, circa 97 bis 98% dieser 4.400 Fälle auch therapieren können. Das heißt, das sind, wenn man jetzt den Umkehrschluss macht, sind das bei 2% sind das circa 80 bis 100 Patienten bundesweit, die nicht so einfach zu therapieren sind, die an resistenten Tuberkulosen erkrankt sind. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber vor dem Hintergrund dieser etwas über 4.300 Fälle, die wir therapieren können, haben wir kein Problem, und weil die Therapie da sehr gut anschlägt. Das ist trotzdem eine langwierige Geschichte, eine Tuberkulose zu therapieren, aber das lässt sich machen. Also das ist kein Problem. Heutzutage. Und wenn man es historisch betrachtet, dann gibt es ja Tuberkulose schon lange. Ich glaube, früher hieß es Schwindsucht. Richtig. Und das hört man ja oft, wenn man irgendwie so historische Romane liest oder irgendwie halt da was aus der Geschichte mitkriegt. Und ich glaube auch, diese Sanatorien, die es früher gab, irgendwo in den Alpen, da wurde auch oft Schwindsucht therapiert, oder? Also ja, das hier, ist der Zauberberg und sowas. Richtig. Es ist richtig. Lange Zeit Also bis 1882, also bis Robert Koch den Erreger als solchen identifiziert hat, war die Ursache dieser Erkrankung nicht bekannt. Und man hatte, das ist vielleicht auch für viele nicht vorstellbar, man hatte ja keine Antibiotika, was das im Prinzip angeht. Und man hatte ein Krankheitsbild und man hat festgestellt, dass wenn man den Leuten, die erkrankt sind, wenn man denen, wenn man die in Kur schickte, wenn man die ins Sanatorium schickte, dass die in der Sonne legen konnten, dass die gesund ernährt wurden, was zu der Zeit sicherlich nicht für das Gros der Bevölkerung zutraf, dann ging es diesen Menschen besser. Und man muss auch sagen, dass in dem Zusammenhang, dass es eine beträchtliche, Selbstheilungsquote, was die Tuberkulose betrifft, schon gab. Die lag, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, schon bei 20 bis 30 Prozent. Das heißt, und dazu kommen wir vielleicht hinterher noch, schon, dass der Mensch eigentlich schon in der Lage ist, mit diesem Erreger umzugehen und ihn auch zu kontrollieren, sodass es eben nicht zu dem, zu dem Ausbruch diese Erkrankung kommt. Und wo ich das sage, kann man auch daraus auch den Umkehrschluss ziehen. Wenn man als TB-Infizierter insgesamt eine schlechte Physis mitbringt, also körperlich nicht fit ist, das kann verschiedenste Grundlagen haben, wenn man auf heutige Zusammenhänge geht, Drug Abuse, also Drogenmissbrauch, Alkoholabusus, jegliche Form von Immunsuppression kann dazu führen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, dass sich die Tuberkulose für das Individuum, dass die Tuberkulose in was den Erkrankten betrifft, dass es zum Ausbruch der Erkrankung kommt, dass der Erreger, dass der Mensch oder der Infizierte eben nicht mehr in der Lage ist, den den Erreger an sich zu kontrollieren. Aber wie gesagt, wir sind sehr gut, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal zu, eigentlich recht gut in der Lage, den Erreger zu kontrollieren. Und das wurde auch, das zeigen auch diese frühen, Aspekte, also diese Behandlung will ich jetzt gar nicht sagen, aber die Pflege und das sich kümmern um diese Menschen in Sanatorium, dass sie quasi gesund ernährt wurden, hinreichend Milch, ein wichtiger Faktor, hinreichend viel Sonnenschein bekommen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt Arbeiten, die auch zeigen, dass die Sonne und die durch die Sonnenstrahlung induzierten Änderungen in der Haut, Bildung von Vitamin D in der Haut, einen wesentlichen Einfluss auf die Tuberkulose haben können. Also Sie sehen an einer meiner Antwort, dass es da, dass es nicht so ist, dass man diesen Erreger mit diesem Erreger infiziert wird und in sich trägt, dass es dadurch zwangsläufig zum Ausbruch der Erkrankung kommen muss. Wie ist denn das? Ist Tuberkulose heilbar? Ja, also die Antwort ist klar ja. Wenn Sie an einer Tuberkulose erkranken, wird es mit Antibiotika behandelt, denn der Erreger ist ein Mycobacterium Tuberkulosis. Wenn man sagt, ja, jetzt kann man mit Antibiotika behandeln, dann denkt man vielleicht, naja, dann nehme ich halt eins und dann geht es wieder weg. Das ist bei Tuberkulose leider nicht der Fall. Das reicht nicht aus. Man geht heutzutage man therapiert heutzutage eine Tuberkulose, eine susceptible Tuberkulose, eine antibiotikasusceptible Tuberkulose, also eine normale Tuberkulose mit 4 Antibiotika, in Worten 4, und das für einen Zeitraum von 6 Monaten. Also das ist das Mindeste, was Sie rechnen müssen, wenn Sie eine Tuberkulose-Therapie durchmachen. Aber dann, danach ist die Tuberkulose geheilt und Sie haben den Erreger zwar gesehen, Sie werden immer wieder, Sie werden eine Immunantwort gegen Antigene des Tuberkuloseerregers natürlich weiterhin haben, wenn man sie damit primet, aber sie sind dann diesbezüglich geheilt. Also, okay, also dann, dass eine neue Erkrankung auftritt, ist dann genauso wahrscheinlich wie bei jemandem, der noch nie Tuberkulose hatte. Ja, das kann man ist, so nicht sagen, okay. Das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und die Situation da ist, wenn man sich die Wirkung von Antibiotika anschaut, dann wirken die über mehrere Größenordnungen. Wir sagen, also wenn ich zum Beispiel 10 noch 6 Bakterien habe und gehe jetzt, habe jetzt eine Inhibition 90%, dann habe ich knapp noch 10 noch 5 und dann nochmal 9, habe ich 99%, dann Sie sehen, dass ich vielleicht von bei 99,999% komme ich vielleicht um 4 Größenordnungen runter, dann habe ich immer noch 100 oder ca. 100 Keime. Also das heißt, ob dann wirklich alle Erreger in dem im Wirt abgetötet sind und wir den Erreger nicht mehr tragen. Und das würde ich jetzt meiner persönlichen Einschätzung nach bezweifeln, dass man ihn wirklich im Wirt eradizieren kann. Aber was auf jeden Fall passiert ist, wir sind dann wieder in den Zustand versetzt, den Erreger zu kontrollieren. Und ob das jetzt in jedem Fall, sagen wir, bei der nächstmöglichen Immunsuppression, mit der man dann vielleicht zu tun bekommt, ob es dann notgedrungen wieder zu einem Ausbruch kommt. Dazu fehlen mir als jemand, der sich eher mit der zellulären Ebene beschäftigt, jetzt aber auch die Kenntnisse, was die dazu zugrunde liegenden Studien betrifft. Und wenn man Tuberkulose hatte, muss man dann irgendwie regelmäßig sich testen lassen oder ist das dann durch? Nee, das ist dann erstmal durch. Okay. Also ich meine, die Symptomatik, die zur Diagnose von Tuberkulose führen, die würden dann wieder auftauchen. Und dann wissen Sie das ja schon, was Sie schon mal gehabt haben. Ja. Und dann gehen Sie zum Hausarzt. Und so ist denn ein Hausarzt ist, der schon mal eine Tuberkulose gesehen hat. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man in Deutschland ansprechen muss. Wir haben das hier im Forschungszentrum mehrfach auch schon gehabt, dass Menschen einfach, dass die Tuberkulose im hausärztlichen Bereich einfach lange Zeit eben nicht diagnostiziert wurde, was damit zu tun hat, dass es kaum Fälle gibt. Und man hat das nicht sofort auf dem Zettel, denke ich. Und das heißt überhaupt, das mache ich den niedergelassenen Medizinern überhaupt nicht zum Vorwurf, aber das führt einfach dazu, dass dadurch, dass wir diese Erkrankung nicht mehr sehen, denken wenige niedergelassene Mediziner natürlich an diese Möglichkeit und das führt dann dazu, dass die Patienten dann mitunter, also kürzlich gab es einen Fall, hat dann 3 Monate gedauert, das ist schon ein Zeitraum, aber es gibt auch Fälle, wo es dann 1,5 Jahre gebraucht hat. Oder es so war, ich weiß von einem Fall, da ist eine Frau erkrankt und sie selber ist eben nicht diagnostiziert worden, aber ihren Freund, den sie angesteckt hat, der ist diagnostiziert worden. Und dann hat man herausbekommen über Umgebungsuntersuchungen, die dann standardmäßig anlaufen durch die Gesundheitsämter, hat man dann festgestellt, wieso hat der junge Mann eine Tuberkulose und hat dann festgestellt, dass er diese Tuberkulose letztendlich von seiner Freundin bekommen hat. Was sind denn die Symptome? Also die Symptome sind sind ein anhaltendes, leichtes Fieber, Nachtschweiß. Und das, was, glaube ich, am charakteristischen ist ein lang anhaltender, also auch nicht besser werdender Husten, was das angeht. Und Sie hatten den Begriff schon angenannt, Schwindsucht, also auch ein eigentlich nicht erklärbarer Gewichtsverlust, ein unerklärlicher Gewichtsverlust. Das ist ach so, daher kommt das Wort Schwindsucht. Daher kommt der Beruf. Also die Menschen haben einfach massiv an Gewicht verloren, also sind da wirklich ihrer Substanz beraubt worden und dadurch hat diese Erkrankung halt auch diesen Namen bekommen. Und in so einem Fall geht man dann zum geht man dann zum Arzt und vielleicht zu seinem Hausarzt, und wenn das irgendwie, wenn der da nicht so viel weiter weiß, dann vielleicht zu seinem Lungenfacharzt, und spätestens der sollte dann das auf der Agenda haben, und davon ist auch auszugehen, und der dann entsprechend Diagnose dann einleitet. Also das wären so die, sag ich mal, charakteristischen Aspekte, die an Symptomen da zu berücksichtigen sind. Atembeschwerden natürlich, weil die Lunge befallen ist, und vielleicht auch Brustschmerzen oder so weiter, das kommt noch mit dazu. Also der allgemeine Zustand, ich muss sagen, ich habe zum Glück noch keine Tuberkulose gehabt, aber der Allgemeinzustand ist alles andere als, sie fühlen sich nicht mehr wohl, sie fühlen sich nicht mit, dass sie sind ganz elend dran. Und dann sehen sie von sich aus schon den nächsten Mediziner und fragen den, was ist los mit mir? Ja, bevor wir da jetzt auf die zelluläre oder bakterielle Ebene gehen, was passiert denn da im Körper? Also man hat irgendwie Bakterien im Körper, die einem nicht gut tun, und ich kenne auch noch aus diesen alten Romanen, dann gibt es irgendwie Flecken auf der Lunge, das heißt, da verändert sich irgendwie das Gewebe. Woran stirbt man denn dann am Schluss, wenn man nicht behandelt wird? Also wenn man es etwas salopp formulieren darf, bringen wir uns selber um. Also okay. Das Immunsystem führt eine überschießende Antwort auf das Immunsystem, das kann ich gleich noch ein bisschen skizzieren, hat letztendlich diese massive Problematik, wenn sie nicht behandelt wird, auch den Tod infolge von Tuberkulose zur Konsequenz. Und zu Ihrer Frage, was passiert da? Es ist so, dass der Tuberkuloseerreger eingeatmet wird. Das kommt zur Infektion über Aerosole, also über feinste Tröpfchen, die dann der dann Infizierte in die Lunge inhaliert. Und in diesen feinsten Tröpfchen sind dann letztendlich Tuberkulose-Erreger. Und diese Tuberkulose-Erreger sind, wie gesagt, Mykobakterien, und es sind nicht alle Mykobakterien pathogen, denn normalerweise werden Mikroorganismen, also Bakterien, auch Mykobakterien, nicht pathogene Mykobakterien durch die Fresszellen in der Lunge, die Makrophagen, aufgenommen und dann durch diese Makrophagen auch abgedaut, also eradiziert. Also das wird aufgenommen. Es gibt verschiedene zelluläre Mechanismen, da kommen wir noch drauf, die dazu führen, dass der Erreger abgetötet wird. Ja, nochmal ganz kurz, was sind Mykobakterien im Vergleich zu anderen Bakterien? Also Mykobakterien ist eine Gattung, die einen Großteil von Bakterien, also von so eine gesonderte Gattung von Bakterien. Das umfasst ungefähr 100 verschiedene Erreger. Also die bekanntesten sind die bekanntesten Krankheitserreger diesbezüglich sind die Tuberkulose und die Lepra. Also das Mycobacterium Tuberculosis induziert führt zur Erkrankung der Tuberkulose, Mycobacterium Lepra-Infektion, damit führen zur Induktion der Lepra. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von weiteren Mycobakterien, die krank machen können, die nicht-tuberkulosen Mycobakterien, in kurz NTM, die auch dazu zählen, aber die die Anzahl der Fälle ist signifikant weniger. Man muss auch dazu sagen, dass es nicht nur pathogene Mykobakterien gibt, sondern halt auch apathogene oder Umweltmykobakterien. Also im Boden finden Sie auch eine ganze Reihe von Mykobakterien, die uns in keinster Weise irgendwie krank machen, sondern es sind diese gerade benannten Erreger, die das Potenzial haben, zu Erkrankungen zu führen und Erkrankungen auszulösen, ja. Okay. Und Sie hatten jetzt vorhin schon kurz von Fresszellen gesprochen. Das hat ja was mit den weißen Blutkörperchen zu tun, oder? Genau. Die weißen Blutkörperchen, die Fresszellen, also die Makrophagen, die aus Monozyten aus dem Blut hervorgehen, sind in dem, also man muss vielleicht etwas anders anfangen. Also diese Makrophagen sind Fresszellen, und sie finden diese Art Fresszellen in vielerlei Organen. Also sie finden so etwas in der Lunge, sie finden es in der Leber, in vielerlei Organen finden sie Zellen, die in der Lage sind, ja, Mikroorganismen, aber auch Zellen, die abgestorben sind, quasi aufzunehmen und zu verdauen, sogenannte Phagozyten, kann man diese Fresszellen letztendlich auch nennen. Dazu, die gibt es in verschiedenen, ja, ich will jetzt mal sagen, Ausprägungen. Die zahlenmäßig am größte Population, die wir tragen, sind die sogenannten neutrophilen Granulozyten. Das ist die zahlenmäßig das Gros an weißen Blutkörperchen, an Leukozyten letztendlich ausmacht. Und wir haben dann, wie gesagt, Monozyten, wir haben dann Lymphozyten, die noch dazu kommen. Also es ist eine ganze stattliche Anzahl verschiedener Immunzellen, die im Konzert dazu dienen, verschiedenste Erkrankungen, also Infektionserkrankungen nicht nur, letztendlich aber quasi in der erfolgreichen Abwehr von Infektionserkrankungen, wenn wir dabei bleiben wollen, das bewerkstelligen. Okay, das heißt, prinzipiell ist die Idee sozusagen, ein Bakterium kommt in den Körper, es wird irgendwie identifiziert und eine Fresszelle frisst es. Genau. Das heißt, es ist dann hinterher wirklich verschwunden, wäre jetzt prinzipiell erstmal die Idee. Genau, das ist das, was wenn Immunologie bzw. Infektabwehr reibungslos funktionieren würde, dann ist es genau das. Der Mikroorganismus wird aufgenommen, zum Beispiel das Bakterium, das Mykobakterium, und diese Fresszellen haben verschiedene Mechanismen, die letztendlich dazu beitragen, dass der Erreger vollständig abgedaut wird, also molekular zerlegt wird. Verschiedenste Erreger haben halt Strategien entwickelt, um genau das zu verhindern. Und Mykobakterien gehören halt auch zu einer Klasse, die halt in der Lage sind, die intrazellulär ablaufenden Prozesse, die zur Abtötung eigentlich führen sollen, zu unterbinden und das dem Einhalt zu gebieten. Und das ist schon ganz faszinierend, wenn ich das sagen darf, was diese Mykobakterien anstellen. Sie gehen genau in die Zelle rein und lassen sich von der Zelle fressen, die eigentlich dazu gedacht ist, sie abzutöten, und übernehmen die Kontrolle dieser Zelle und regulieren von dort aus die Geschicke dieser Zelle, was diese Zelle noch tun darf. Und wenn sie als Erreger schon in einer Zelle drin sind, dann sind sie natürlich vor dem Immunsystem auch verborgen. Dann werden sie nicht gesehen. Und dann können sie in aller Ruhe das gestalten, was sie als Erreger gestalten wollen, nämlich ihre eigene Replikation, ihre eigene Vermehrung. Und letztendlich dann auch den Schritt, der dazu führt, dass sie sich als Erreger, das ist jetzt alles so ein bisschen, vielleicht ein bisschen salopp, ein bisschen einfach formuliert, aber das ist genau das Richtige für uns. Was dazu führt, dass sie als Erreger auch einen Patienten weiterkommen. Das heißt, von dem Infizierten, den sie jetzt gerade geschafft haben zu infizieren, müssen sie eine ganze Reihe verschiedener Phasen letztendlich durchlaufen, bis dass sie so stark repliziert haben, dass sie in der Lage sind, so eine, sag ich mal, Pathologie an der Lunge zu induzieren, dass sie dann es zur Transmission, also zur Übertragung auf den nächsten Wirt, auf den nächsten Patienten letztendlich kommt. Und das ist ein langer Prozess. Ist auch so, das muss man auch sagen, eine Tuberkuloseerkrankung ist eine chronisch entzündliche Erkrankung. Und es ist anders, als wenn wir über eine Blutvergiftung reden, die sehr akut ist und in wenigen Tagen tödlich sein kann, ist das bei einer Tuberkulose eben ganz anders. Das geht über Wochen, Monate, Jahre. Und eine große Problematik, die dabei steht, ist auch nicht so, dass das von vornherein immer der Endpunkt der Transmission ist, dass jemand dann tatsächlich eine offene Tuberkulose bekommt und dann auch andere Personen auch ansteckend wird, sondern da sind wir zu dem, was wir schon kurz angesprochen hatten. Selbst es ist so, dass über 90% der Menschen, die exponiert sind, also die den Erreger tatsächlich inhaliert haben, die ihn in den Makrophagen tragen, dass die in der Lage sind, den Erreger zu kontrollieren. Manchmal über Jahre, über Jahrzehnte. Und es ist auch so, dass eine ganze Reihe von Menschen, die versterben, ohne jemals eine Tuberkulose entwickelt zu haben, obwohl sie den Erreger getragen haben. Okay, nochmal an den Anfang. Also jetzt ist so, sind solche Bakterien irgendwie zu mir in den Körper gekommen und die Fresszellen haben sie identifiziert und gefressen. Mhm. Aber sie können sie irgendwie nicht zerstören. Genau. Und was dann passiert, ist, dass diese Fresszellen, wenn die den Erreger sehen beziehungsweise phagozytiert haben, gibt es verschiedene Moleküle, verschiedene Rezeptoren, die konservierte bakterielle Strukturen erkennen. Und diese Erkennung führt dazu, dass diese Immunzellen verschiedenste Botenstoffe freisetzen, verschiedene Mediatoren, sogenannte Zytokine. Und diese Zytokine werden freigesetzt und diese Zytokine führen zu einer Aktivierung des Immunsystems. Das heißt, der Makrophage allein wird mit dieser Situation nicht fertig, sondern was er macht, ist, durch diese Infektion kommt es zur Freisetzung von Zytokinen, auch von Chemokinen. Das sind Faktoren, die die Zellen rekrutieren können zum Ort der Entzündung hin. Und wenn wir wieder in die Lunge zurückgehen, dann haben wir dort den jetzt vielleicht gerade infizierten Makrophagen. Dann wandern in die Lunge verschiedenste Immunzellen ein. Als erstes meistens Neutrophile und zu einem späteren Zeitpunkt dann halt verschiedenste Lymphozyten, T-Zellen. Und was dann passiert ist, dass sich in der Lunge ein Zellaggregat bildet, ein sogenanntes Granulom. Und dieses Granulom ist eine kleine, sehr gut strukturierte Einheit, in dem quasi im Zentrum der infizierte Makrophage sitzt und drumherum, oder die Makrophagen, wenn man möchte, und drumherum sitzen Immunzellen, die die Makrophagen in einer Art und Weise aktivieren können, dass sie in der Lage sind, den Erreger, ich möchte mal sagen, klein zu halten. Was da konkret im Granulom, also in so einer, in der TB, in der Lunge eines TB-Patienten im einzelnen Granulom passiert, das entzieht sich bislang unserer detaillierten Kenntnis. Aber was passiert, ist es also eine funktionelle Einkapselung. Man kann diese Granulome, das muss man vielleicht auch sagen, das sind genau diese Strukturen, das sind diese, ja, vielleicht noch nicht diese Schatten, das sind kleine Verästelungen, kleine Dinge, die kann man dann im Röntgenbild, wenn man da geübt ist, kann man die, wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, erkennen. Und lange Zeit hat man geglaubt, dass diese Granulome statische Strukturen sind, in denen der Erreger einfach abgekapselt wird vom Rest des Immunsystems. Das kann man sicherlich auch so sagen, dass quasi verhindert wird, dass der Erreger nicht systemisch sich ausbreitet, also sprich im ganzen Organismus. Allerdings ist das nicht im Sinne einer Ankapselung zu sehen, wir bauen jetzt eine Mauer drumherum, sondern eher im Sinne eines funktionellen Kontexts zu sehen, dass Zellen rekrutiert werden, die in der Lage sind, den Erreger, also den Makrophagen so zu aktivieren, dass der Erreger im Prinzip ein gewisses Ausmaß, die Replikation vor Ort im Granulom eben nicht überschreitet. Und das ist genau das beschreibt ziemlich genau den Zustand, den man gemeinhin auch als latente Infektion betrachtet. Also das ist genau dieser Zustand der Kontrolle. Wo über 90% der Infizierten in der Lage sind, den Erreger zu kontrollieren. Und diese Patienten, diese Menschen, das muss man auch nochmal sagen, sind eben nicht ansteckend. Ja? Die kontrollieren den Erreger, damit ist gut. Also da hustet niemand von denen und es führt auch, wie gesagt, erst wenn diese Granulome, und das können wir vielleicht direkt dranhängen, diese Granulome können größer werden. Was dann auch passieren kann, ist, dass es zu einem Zusammenbruch der Vaskularisierung, das heißt der Durchblutung dieser Strukturen führen kann, was dazu führt, dass die Nährstoffversorgung in diesen Granulomen zusammenbricht oder zumindest signifikant schlechter wird und dass Zellen dann absterben. Und die Wirtszellen absterben, dann bleiben die Erreger übrig. Diese Erreger sitzen dann im Zentrum und was man dann bildet, findet und wenn man das sich mal im Schnitt angeschaut, zum Beispiel bei einem Pathologen, der zum Beispiel Schnitte aus der Lunge von TB-Patienten hat, zugegebenermaßen nicht sehr häufig in Deutschland, dann ist es so, dass man zentral verkäsende Granulome findet. Zentral verkäsen, was heißt das? Das ist eine Struktur, sie haben außen einen Ring aus verschiedensten Gewebe, Bindegewebe und so weiter und in der Mitte auch mit vielen Zellen drumherum, T-Zellen draußen rum, Makrophagen, von denen ich schon sprach, auch drumherum. Und in der Mitte sehen Sie, dass diese Struktur sich auflöst. Und was da übrig bleibt, ist eine mitunter gelbe, amorphe Masse, die, wenn man so von Weitem drauf glaubt, an Käse erinnert. Und daher hat das auch letztendlich diesen Namen. Und jetzt kann man sich, als nächsten Schritt ist es so, dass wenn diese Struktur jetzt sich auflöst, das heißt, wenn diese funktionelle Struktur ihre Stabilität verliert, dass dieses verkäsende Granulom dann zerfällt, dann ergießt sich diese gelbe Masse, die voller Bakterien ist, voller Mykobakterien ist, das ergießt sich in die Atemwege und da ist ganz schnell klar, was dann passiert. Dann fangen Sie als Patient an zu husten. Und das ist dann die sogenannte offene Tuberkulose. Mhm. Und in dem Moment, da sind sie dann infektiös. Dann, wenn sie dann andere Leute anhusten, dann sind wir genau da, wo wir eben angefangen haben. Dann husten sie die, bilden sie die Aerosole aus, auch wenn sie laut sprechen, singen und so weiter, dann bilden sie die Aerosole, die dann zur Infektion ihrer Mitmenschen führen können. Und merken die meisten Leute auch erst dann, dass irgendwas nicht stimmt? Weil wenn wir nochmal überlegen, wie das passiert ist, dann haben ja die Fresszellen schon die ganze Zeit, also die haben dieses Bakterium gefressen, haben gemerkt, okay, sie können es irgendwie nicht verdauen, haben ihre anderen Zellen zu Hilfe gerufen, es haben sich diese Granulome gebildet. Das heißt, die ganze Zeit ist ja das Immunsystem schon sehr stark am Arbeiten. Mhm. Das muss ja recht anstrengend sein für den Körper. Ja, das ist richtig. Ich meine, die Patienten selber, solange sie diesen Gewichtsverlust nicht haben, dieses Fieber nicht da ist und diese Hustenproblematik jetzt nicht da ist, gehen die natürlich nicht zum Arzt. So gesehen, es ist ja nichts. Und ich würde mal so sagen, diese schleichenden, also so eine schleichende Verschlechterung des Allgemeinzustandes würde man vielleicht selbst auch auf verschiedene Dinge zunächst mal anderer Natur zurückführen, als dass man sofort an so etwas denkt. Und das ist auch ein bisschen das Problem, wenn der Patient zum Arzt kommt und dann die Tuberkulose diagnostiziert wird, weiß man einfach nicht, wann ist es zu dieser Infektion gekommen, weil das ist ja letztendlich dann das erste Mal, wo quasi das festgestellt wird. Man würde das sehr gerne wissen und das ist eins auch der wichtigsten Forschungsgebiete im Moment, dass man Menschen recht früh vor Ausbruch der Erkrankung identifizieren kann, bei denen es recht wahrscheinlich ist, dass es zum Ausbruch der Erkrankung kommt. Wenn wir das schaffen, da hinzukommen, das verlässlich vorhersagen zu können, dann können wir, glaube ich, die Anzahl der Tuberkulose weltweit, der Tuberkulosefälle weltweit signifikant reduzieren. Und es gibt da jetzt erste sehr vielversprechende Ansätze, aber das muss einfach noch in verschiedensten anderen Studien auch nochmal belegt werden. Okay. Gut, und das Husten, wo das herkommt, das ist jetzt klar, das kommt eben durch diesen Ausbruch der Erreger in der Lunge. Genau. Das Fieber ist, weil es eben das Immunsystem, also es ist eine Immunantwort, oder? Das ist richtig und im Rahmen dieser Immunantwort durch die Makrophagen werden auch fieberinduzierende Faktoren freigesetzt, wie zum Beispiel Interleukin 1 Beta und das ist ein eindeutig fieberauslösender Aspekt, ein auslösender Faktor und das ist so, wenn Sie so eine konstante Aktivierung haben, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da letztendlich, dass dieser Faktor wesentlichen dazu beiträgt, was das Fieber betrifft. Es ist so, zumindest sagt das die Literatur, es ist halt nicht akutes, sehr hohes Fieber, sondern es ist halt schon ein Fieber, was länger anhält, aber nicht so, nicht so drastisch extrem hoch, dass man sagen, wie es vielleicht im Verlauf anderer Erkrankungen, wie was weiß ich, bei Hirnhautentzündungen, wo halt Temperaturen schnell von deutlich über 40 Grad gemessen werden, das ist zumindest mir jetzt so nicht bekannt, wobei auch das wiederum vielleicht jemand, der tatsächlich Patienten mit der Tuberkulose ist, das vielleicht noch etwas weiter ausführen könnte, einzuschätzen ist. Und woher kommt der Gewichtsverlust? Ja, letztendlich ist es eine extreme Abbau von Ressourcen, von den Nährstoffen, die wir in unseren Zellen mit uns tragen. Ich meine, was Kohlenhydrate, was Fette und so weiter betrifft. Und auf die Art und Weise werden diese im Rahmen dieser Erkrankung durch diese massive Entzündungsreaktion wirkt das halt auf den Organismus sehr auszehrend. Und das hat letztendlich das zur Folge. Also es wird einfach wahnsinnig viel Energie gebraucht, das alles da in Schach zu halten. Genau. Okay. Der Vollständigkeit halber, ich habe gelesen, Tuberkulose kann auch andere Organe befallen. Es muss nicht immer die Lunge sein. Das ist richtig. Es gibt da verschiedenste Formen der Tuberkulose. Es gibt die Knochentuberkulose, um nur eine zu nennen. Aber die wirklich mit Abstand am häufigsten diagnostizierte Tuberkulose ist die Lungentuberkulose. Und der Weg, zu Befall anderer Organe ist insofern vielleicht auch nachvollziehbar, wenn die lokale Kontrolle jetzt vielleicht nicht funktioniert oder funktioniert hat, dass es dann zur Streuung auch innerhalb des Organismus kommen kann. So ist es auf jeden Fall gut vorstellbar, dass dann halt auch es zum Befall anderer Organe kommen kann. Auch da ist es dann, ist der Mechanismus wieder ähnlich, dass quasi dann Makrophagen den Erreger aufnehmen, wiederum T-Zellen, andere Zellen zum Ort der Entzündung kommen, es dort zur Ausbildung von granulomatösen Strukturen letztendlich kommt, um wiederum den Erreger dort zu fixieren, wenn ich das so sagen darf, die lokal einfach zu begrenzen. Okay, damit haben wir ja eigentlich so diesen Lebenszyklus oder die Strategie von den Tuberkulose-Bakterien einmal durch, oder? Also die kommen in den Körper, versuchen sich da halt durchzusetzen, können von den Fresszellen nicht gefressen werden. Dann kommt es halt irgendwann zu diesem Ausbruch, wo das dann eben sich in die Lunge ergießt, damit ausgehustet wird und damit geht es eben den nächsten Körper. So ist die Strategie erstmal. Genau. Okay. Und eben da das Bakterien sind, kann man die mit Antibiotika behandeln. Jetzt haben Sie gesagt, diese Antibiotikatherapie, die dauert eben sehr lange. Liegt das daran, dass die Bakterien in diesen Fresszellen drin sind oder hat es damit nichts zu tun? Das hat eine Besonderheit des Tuberkuloseerregers ist seine Generationszeit. Also die Generationszeit vom einen Erreger, bis er sich teilt, beträgt 20 Stunden. Das ist extrem extrem lang. Also wenn man das mit anderen Mikroorganismen vergleicht, zum Beispiel mit Escherichia coli, dann sind das 20 Minuten. Ja, und das heißt, auch wenn wir unsere Infektionsexperimente in Zellen machen und möchten einfach wissen, hat ein Compound X eine Anti-TB-Wirkung oder um nur ein Beispiel zu nennen, dann müssen wir 3 bis 4 mitunter 5 Wochen warten, bis wir letztendlich Daten dann auszählen können. Also diese sehr langsame Replikationszeit des Erregers ist sicherlich ein Problem. Dazu ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dass dieser Erreger im Vergleich zu anderen Mikroorganismen eine Besonderheit. Er hat eine sehr komplexe Zellwand und die ist sehr hydrophob, die ist sehr wachsreich. Und was das zur Folge hat, ist, dass dieser Erreger eine wirklich beeindruckende Barriere selber mitbringt und aufbaut, nämlich seine Zellwand, sein Cell Envelope, durch das verschiedenste Formen von ja, antimikrobakteriellen Strukturen oder Wirkstoffen einfach gar nicht durchgeht. Das geht los bei Antibiotika, die einfach den Weg durch diese sehr hydrophobe Struktur einfach nicht finden und der Erreger sich auf die Art und Weise, insbesondere wenn es sich um wasserlösliche Strukturen handelt, die einfach durch diese sehr, sehr hydrophobe Strukturen nicht durchgehen, nur selektive Transportmechanismen nutzen würde, die der Erreger so oder so vielleicht modulieren kann. Zum Zweiten ist auch so, dass die Erreger auch geschützt sind vor verschiedenen Formen des zellulären Stresses. Und so eine Zelle, die packt schon ein ganzes, nutzt schon verschiedene, möchte ich lieber sagen, nur verschiedene molekulare Mechanismen, um so Mikroorganismen abzutöten. Und das umfasst verschiedenste Hydrolasen, Aktivierung von Hydrolasen. Das sind Eiweiße, Enzyme, die die verschiedenste Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette einfach spalten, also Hydrolasen hydrolysieren und damit der Zellwand des Erregers zu Leibe rücken. Und wenn die entsprechend gut aufgebaut ist, dann vermögen diese Hydrolasen kaum was auszurichten. Als zweiten wichtigen Punkt führen die Zellen, produzieren reaktive Sauerstoffintermediate und Stickstoffintermediate. Das sind also reaktive Sauerstoffspezies, die sehr reaktiv sind und zu einem quasi oxidativen Stress, zu einer oxidativen Attacke auf den Erreger führen. Das alles zusammen, das sind nur zwei Beispiele jetzt genannt, wird durch diese sehr effiziente Zellwand des Erregers im Wesentlichen schon blockiert. Mhm. Und die lange Therapie mit Antibiotika hat auf jeden Fall auch mit dieser, wie gesagt, der langsamen Generationszeit, dieser besonderen Zellwand des Erregers zu tun. Und man möchte auch wirklich sicher sein, dass der Patient dann in der Lage ist, den Erreger wieder zu kontrollieren oder um den Patienten letztendlich auch zu heilen. Und deshalb diese sehr lange, und das, was dabei auch ganz wichtig ist, und ist das, dass auch dass dieses Regimen, also diese Therapie, auch genau so durchgeführt wird, wie vom Arzt verschrieben. Ich sage das nicht ohne Grund, weil es ist quasi die unangemessene Nutzung von Antibiotika in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten und auch die nicht korrekte Verwendung Antibiotika, was die Formulierung betrifft, also einzelne Compounds, schlechte, also nicht qualitätskontrollierte Antibiotika oder schlechte Lagerbedingungen, all das trägt dazu bei, die Wirkung einzelner Antibiotika natürlich irgendwo einzuschränken. Und um dem Erreger beizukommen, müssen sie gleichzeitig müssen sie quasi mit vier unabhängigen Targets letztendlich den Erreger angreifen, um sicherzustellen, dass er quasi nicht ausweichen kann. Denn die Entwicklung, und das möchte ich vielleicht auch an der Stelle vielleicht einmal einbringen, die Entwicklung der resistenten Tuberkulose-Erreger ist genau darauf zurückzuführen. Es gab in der Vergangenheit also einen nicht ordnungsgemäßen Umgang mit diesen Antibiotika, sei es, dass sie zum Teil frei verfügbar sind, einfach käuflich sind. Die Leute sagen, na, dann nehme ich ein Antibiotikum und kann dann meine Tuberkulose bekämpfen. Und diese Einzeltherapie führt dann sehr schnell zur Resistenzbildung und nur diese kombinierte Ansatz verschiedener Antibiotika zur gleichen Zeit hat letztendlich einen den Effekt, den man möchte, nämlich die Eradizierung und des Erregers. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo man das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, vielleicht von dem trennen, vielleicht auch in gewissem Sinne trennen kann, worüber man, warum wir uns eigentlich in Zukunft mit der Tuberkulose werden eingehender beschäftigen müssen. Das ist nämlich das Auftauchen von Stämmen, die resistent sind, die gegen verschiedenste Antibiotika, wo verschiedenste Antibiotika eben nicht mehr wirksam sind. Und das ist, wenn das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, die alte Tuberkulose ist, die therapierbare Tuberkulose ist, das sind die multiresistenten oder MDR-Stämme oder XDR-Stämme für Extremely Drug Resistant Tuberculosis Strains. Das sind die Stämme, das ist die neue Tuberkulose. Und diese neue Tuberkulose, die hat es in sich, weil die ist mitunter mit Antibiotika schwer beizukommen, weil, ganz konkret zu sagen, es einfach ganz wenige Antibiotika gibt, die dann gegen diese Stämme letztendlich helfen. Ja, das ist dieses Problem, dass es generell mit Antibiotika gibt, diese Resistenzen. Und ich meine, wenn man 4 Antibiotika ein halbes Jahr lang nehmen muss, dann ist es natürlich auch klar, dass je weniger entwickelt, sage ich mal, eine Gegend ist, desto schwieriger ist es aufgrund organisatorischer Geschichten, Kosten natürlich. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann, dass sich Resistenzen bilden, auch größer, als wenn man jetzt ein Antibiotikum eine Woche lang nehmen müsste. Eindeutig. Ich denke, erklärt vielleicht auch, oder trägt sicherlich, also wenn man weiß, dass die alte Tuberkulose im Prinzip heilbar war, das muss man auch mal ganz klar sagen, ist es eigentlich eine Schande, dass die Menschheit es nicht geschafft hat, diese Krankheit auszurotten. Das muss man einfach salopp und ganz knallhart so sehen. Das mag dann sehr verschiedene Aspekte haben, die dazu führen, dass eine geordnete Therapie und eine hinreichende Therapie, genau wie Sie sagen, in verschiedenen Landstrichen, Gegenden, Kontinenten vielleicht nicht in dem Sinne möglich war oder möglich ist, wie das vielleicht im Sinne der Bekämpfung der Erkrankung wünschenswert wäre. Ja, und diese neue Tuberkulose ist aber, also der Wirkmechanismus und so ist der gleiche. Ja, der ist. Nur haben die eben noch Abwehrmechanismen gegen diese Antibiotika. Ja, der ist der gleiche und im Prinzip der Infektionsverlauf, die Mechanismen sind im Prinzip die gleichen. Vielleicht kann ich da einmal kurz ausholen. Lange Zeit hat man gedacht, dass diese Erreger, diese multiresistenten Erreger, MDR-Tuberkulose, dass diese Erreger schlecht transmittieren, also schlecht von einem, das ist dann vielleicht ein persönliches Pech des infizierten Patienten, aber dass die vielleicht nicht unbedingt für größere Ausbrüche, also schlecht übertragen von Patient zu Patient letztendlich gehen. Das hat damit zu tun, dass wenn sie eine Resistenz entwickeln als Erreger, dann müssen sie, das kostet immer etwas. Das ist eine sogenannte Fitness-Kost. Der Erreger ist nicht ganz so fit wie der Erreger, der diese Resistenz eben nicht trägt. Und von daher, vor dem Hintergrund kann man sich vielleicht auch ausmalen, dass dann vielleicht gewisse Einschränkungen kommt, dass er vielleicht nicht mehr so gut übertragbar ist. Es hat sich aber gezeigt, das sind neuere Studien, auch von Kollegen hier aus dem Forschungszentrum Borstel, die zeigen, dass diese Erreger, dass manche dieser resistenten Erreger, multiresistenten Erreger inzwischen kompensatorische Mutationen entwickelt haben, die genau das, diesen Fitness-Cost wieder kompensieren und die dann genauso virulent in der Übertragung, nein, nicht virulent in der Übertragung, das trifft jetzt so nicht zu, aber die genauso gut transmittieren, die genauso zu Ausbrüchen, zu lokalen Outbreaks mit diesen Stämmen führen. Und das ist natürlich problematisch. Wenn Sie sonst halt einzelne Fälle haben mit einem multiresistenten Erreger, dann schauen Sie, dass Sie diesen Patienten vielleicht mit geeigneten Second-Line-Drugs, Zweitrang-Medikamenten versuchen zu therapieren, sodass er eben nicht mehr infektiös ist. Und dann, wenn Sie aber dann im Prinzip eine Gegend haben, in der vielleicht 20-30% der Stämme schon multiresistent sind. Und wenn sie dann einzelne Stämme darunter haben, die vielleicht diese kompensatorischen Mutationen auch schon mitbringen, dann haben sie sofort eine ganz andere Problematik. Das führt dazu, dass die Kosten für die Therapie signifikant, und zwar massivst in die Höhe schnellen. Und wenn wir eben über eine Therapiezeit von einem halben Jahr für den Patienten gesprochen haben, ist im Moment die Empfehlung seitens der WHO so, dass man mit bis zu circa zwei Jahre rechnen muss, bis es dann bekannt ist. Und diese Antibiotika, die sie dann nehmen dürfen oder müssen, die sind mitunter dann auch mit deutlichen Nebenwirkungen auch verbunden, sodass das von der Seite schon mal problematisch ist, was die mögliche Unverträglichkeit von Antibiotika betrifft und dann wiederum die Nutzung dieser wiederum einschränkt. Zum Zweiten ist es so, dass selbst wenn man das letztendlich nimmt, zeigen Studien, dass die Success Rate in was die erfolgreiche Therapie betrifft, dann gerade mal bei 30-40% liegt. Ja, das ist nicht so, dass man dann sagt, ja, dann nehmen wir halt die nächsten Antibiotika und dann läuft das glatt durch und dann ist der Patient dann auch therapiert, sondern das ist ein Problem, mit dem man, was man dann vielleicht im gewissen Sinne vielleicht verzögern kann, aber womit wir uns dann noch längerfristig werden beschäftigen müssen. Ja, Sie haben gerade von Second-Line-Drugs gesprochen. Sind das dann keine Antibiotika oder sind das diese Antibiotika, die man dann 2 Jahre nehmen muss? Das sind die Antibiotika, die man 2 Jahre lang dann nehmen muss. Okay, und wenn das irgendwie auch nicht geholfen hat, dann kann man irgendwie nur noch Symptome therapieren. Ja, da sind wir wieder beim Zauberberg, hätte ich jetzt, um das vielleicht etwas zu akzentuieren. Also es gibt inzwischen Stämme, oder es gibt Stämme, die sind gegen 7 bis 8 Antibiotika resistent. Mhm. Und dann sind wir in der Situation oder ist man in der Situation, dass man keine Antibiotika letztendlich mehr hat. Und dann, genau wie Sie sagen, dann muss man vielleicht zurück zum Besuch im Sanatorium. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, was würden wir denn mit diesen Patienten, so wie sie denn hätten, hoffentlich nicht hätten, dann auch machen? Ich meine, das sind ja Menschen, die möglicherweise völlig compliant sind, die diese Antibiotika alle nehmen würden. Das sind alles Dinge, über die wir uns, glaube ich, in der Gesellschaft mitunter auch noch gar keine Gedanken gemacht haben. Aber es gibt sicherlich Areale oder Gegenden in der Welt, wo die Anzahl dieser Patienten schon deutlich hoch ist und man sich dann überlegen muss, wie gehen wir mit den Patienten um, die dann ein Infektionsrisiko darstellen oder darstellen können. Aber selbst wenn Sie jetzt jemanden haben, der eine MDR-Tuberkulose hat oder eine XDR-Tuberkulose hat, der dann aber nicht mehr ansteckend ist, was machen wir mit dem? Den monitort man wahrscheinlich deutlich häufiger und schaut, ob sich eine gewisse Symptomatik wieder einstellt. Aber die Perspektive für so einen Patienten ist natürlich alles andere als erfreulich oder es ist sehr, sehr düster, wenn man das so sagen kann. Und Sie haben jetzt gesagt, wenn man Gegenden hätte, wo die Durchsetzung mit resistenten Stämmen 20-30% wäre, gibt es solche Gegenden schon? Die gibt es. Also die gibt es und da ist insbesondere in Zentraleuropa, im Kaukasus, das sind Gegenden, in denen quasi die Präsenz von multiresistenten Stämmen schon sehr hoch sind. Wenn man sich die aktuellen Zahlen der WHO anschaut, für 2014, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es so, dass circa bis zu 20% der Stämme, dass es Gegenden gibt in, Kasachstan, in Usbekistan, in diesen Regionen, wo quasi schon ein beträchtlicher Anteil der Stämme schon multiresistent ist. Und das sind auch das kann man sehr schnell aufstellen, auf der Karte letztendlich sehen. Wenn man sich da ein Bild machen möchte, es gibt es von der WHO einen Global TB Report, den gibt es jährlich, da gibt es das, was das Robert-Koch-Institut macht, dann für die gesamte Welt, auch mit allen Zahlen und auch mit den dazugehörigen Zahlen, auch was die Präsenz von multiresistenten Stämmen betrifft. Vielleicht auch dazu vielleicht ein, zwei Informationen. Man geht davon aus, dass es in 2014 weltweit über 9 Millionen Neuerkrankungen jedes Jahr gibt an Tuberkulose. Davon im gleichen Jahr, Zeitraum sind 1,5 Millionen Tote zu beklagen gewesen. Wenn Sie das runterbrechen, pro Tag sind wir bei knapp über 4.100 Tote pro Tag, die eindeutig TB zugeordnet werden können. Und das ist jetzt die normale Tuberkulose. Und von diesen, wenn man das sind, also gesamte Tuberkulose. Und wenn man jetzt die multiresistenten Tuberkulosen einfach nimmt, dann sind es weltweit, sind es Schätzungen von der WHO, die liegen bei 480.000 Fälle von multiresistenter Tuberkulose. Und ein Hotspot oder die Hotspots, was multiresistente Tuberkulose, Verbreitung dieser Stämme betrifft, ist schon im Prinzip zentral, aber so östliches Europa, Zentraleuropa in Richtung Russland gehend und Asien. Das sind die Areale, wo diese Stämme am meisten im Moment am meisten prominent sind. Okay. Wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was Sie genau erforschen? Ja, oder haben wir so an den Grundlagen jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, ich denke, die langwierige Therapie haben wir, die Entwicklung von multiresistenten Erregern haben wir angesprochen. Also dann können wir gerne zu den Dingen kommen, die wir tun. Mhm. Wie schon gesagt, das, was uns interessiert, ist eigentlich das, was ganz am Anfang dieser Erkrankung steht. Das ist der Kontakt zwischen Mykobakterien und dem deren Wirtszelle, also dem Makrophagen. Was passiert da? Was passiert da? Was läuft da schief? Und das ist vielleicht, sagen wir, der Analyse dieser Interaktion zwischen Mykobakterien und Makrophagen ist auch dieser vielleicht etwas kryptische Name meiner Forschungsgruppe geschuldet, mikrobielle Grenzflächenbiologie. Das soll letztendlich beschreiben, genau diese Interaktion, weil die Grenzfläche zwischen dem Erreger ist zum einen diese Zellwand, die dieser Erreger mitbringt, die ich eben schon mal beschrieben habe. Und auf der anderen Seite die Wirtsgrenzfläche ist letztendlich das Compartment, in dem er sich bewegt, befindet. Das ist das sogenannte Phagosom. Das ist eine Struktur, in der quasi der aufgenommene Erreger sich befindet, in der infizierten Zelle. Also der Erreger ist jetzt schon in der Fresszelle drin. Genau. Also die Fresszelle nimmt den Erreger auf und das, was passiert, ist, die Zelle, der Erreger landet in einem Phagosom und um das vielleicht nochmal zu sagen, normalerweise, was ich eben schon gesagt habe, unterläuft dieses Phagosom verschiedensten Reifungsprozessen und fusioniert hinterher mit einem Lysosom. Es kommt zur Bildung eines Phagolysosoms und das ist letztendlich, wenn das gelingt, dann wird der Erreger abgedaut und abgetötet. Das, wie gesagt, da ist der Erreger der Tuberkulose in der Lage, das zu verhindern. Er verhindert die Phagosomreifung, die Aktivierung dieser Hydrolasen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Und das ist letztendlich das Compartment, in dem er sich bewegt. Und von dort er letztendlich auch die Geschicke der Zelle oder das zulässt, was die Zelle noch tun darf, beziehungsweise die Zelle zu den Dingen bringt, die im Sinne seiner Agenda, wenn man das etwas salopp formulieren darf, dann zu tun sind. Ja. Und das, was uns interessiert, konkret, es gibt ja eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, auch weltweit, die sich mit dieser Problematik natürlich beschäftigen, weil es auch eine hochkomplexe Situation darstellt. Das, was uns besonders interessiert, ist die Tatsache, dass Mykobakterien Erreger des, also klinische Isolate, die es gibt. Das heißt, Stämme, die in Mitteleuropa grassieren, sind genetisch unterschiedlich zu Stämmen, die in Asien grassieren und diese nur wiederum genetisch unterschiedlich zu Stämmen, die in Afrika grassieren, sodass man in den letzten Jahren auch unter wesentlicher Beteiligung von Wissenschaftlern, insbesondere von Herrn Professor Niemann hier aus dem Forschungszentrum Borstel, hat man diese genetische Diversität aufschlüsseln können. Und das, was uns interessiert hat in meiner Gruppe war, ist diese genetische Diversität gekoppelt an ein unterschiedliches zelluläres Verhalten oder andersrum gesagt, verhalten sich diese Erreger in diesen Wirtszellen einfach unterschiedlich. Also ist es so, dass manche von diesen Erregern massiv wachsen und andere Erreger, die wir vielleicht kontrollieren können. Und wenn ich das so sage, dann ist es genau so, haben wir das genau das gefunden. Es gibt Stämme, die hervorragend, muss man wirklich sagen, sehr beeindruckend in diesen Makrophagen replizieren und quasi aktiv sich vermehren, wohingegen andere klinische M-Tuberkulosis-Isolate, die auch, wie gesagt, eine Tuberkulose auslesen können, in den Zellen, die wir studiert haben, das eben nicht tun. Die sind dort auf einem gewissen Niveau. Man könnte sagen, die persistieren oder replizieren nur ganz, so ganz eben, aber führen auf keinen Fall zu einer massiven Replikation, so wie diese anderen Isolate. Und das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben oder das, was wir versuchen zu verstehen, sind die Mechanismen, die diesem unterschiedlichen Verhalten einfach zugrunde liegen. Das ist einmal auf der Seite des Erregers in Kooperation mit verschiedenen Arbeitsgruppen, aber auch insbesondere in Bezug auf eine unterschiedliche Wirtsantwort. Weil die Tatsache, dass wir in der Lage sind, Erreger, die zum M-Tuberkulosis-Komplex gehören, kontrollieren können in ihrer Ausprägung. Das zeigt uns, dass wir ja schon gar nicht so schlecht sind. Das wäre also ein zelluläres Korrelat zu dem, was ich eben auf der Gesamtwirtsebene beschrieben habe. Und wenn wir jetzt wüssten, was man denn tun müsste, ob wir gewisse zelluläre Antworten jetzt würden verstärken müssen, oder welche zellulären Antworten wir modulieren müssen, um vielleicht dann auch diese massiv replizierenden Erreger in den Griff zu bekommen. Das wäre etwas, was uns natürlich sehr interessieren würde. Und wenn wir auf die Art und Weise vielleicht dazu kämen, wie wir dann den Wirt in die Lage versetzen können, vielleicht zusätzlich zu Antibiotika besser gegen den Erreger vorgehen zu können. Und das ist letztendlich das große Dach dessen, was wir letztendlich verstehen wollen bei uns in der Forschungsgruppe. Und wir haben dann haben verschiedene aktuelle Themen, die wir da bearbeiten. Wenn ich darauf eingehe, das sind vielleicht an den Anfang gestellt. Das eine sind Entschuldigung, lassen Sie mich ganz kurz einhaken und nochmal zusammenfassen, was ich verstanden habe, nur dass wir sicher gehen, dass wir noch zusammen sind. Ja. Also im Prinzip funktioniert dieser Abwehrmechanismus des Körpers, dass eben die Fresszelle das Bakterium aufnimmt und zerstört. Funktioniert prinzipiell schon. Bei der Tuberkulose ist es halt so, dass es eigentlich nicht schafft, das Bakterium zu zerstören. Aber es gibt halt viele Fälle, wo sie das Bakterium in Schach halten kann, sodass die Krankheit nicht ausbricht. Aber dann gibt es halt andere Formen von diesem Bakterium oder mit einer anderen genetischen Zusammensetzung, je nachdem, wo das herkommt, die stärker sind und gegen die die Fresszelle sich nicht wehren kann. Und die Idee ist jetzt, wie kann man denn die Fresszelle oder was genau macht dieses stärkere Bakterium stärker und wie könnte man die Fresszelle unterstützen, dass sie auch, dass dieser Mechanismus, den sie anwendet, auch gegen die stärkeren Erreger wirkt. Ja, das ist im Prinzip richtig. Vielleicht muss man noch zwei Dinge einmal trennen. Die Kontrolle des Erregers im Wirt gelingt den Makrophagen alleine nicht, sondern dazu braucht es die anderen Immunzellen, um quasi in diesen Granulomen letztendlich den Erreger begrenzen zu können. Auch bei diesen schwächeren Formen. Grundsätzlich, genau. Das ist vielleicht einfach eine Sache der Kinetik. Das ist vielleicht einfach eine Sache des zeitlichen Verlaufs. Wenn Sie einen erfolgreichen, sehr schnell vielleicht replizierenden Erreger haben, dann sind Sie vielleicht schneller bei einer Tuberkuloseerkrankung, als wenn Sie jemanden, einen Erreger haben, der aus verschiedenen Gründen vielleicht sehr viel länger kontrolliert werden kann, dann mag es einfach 10 Jahre länger dauern, bis bei diesem Patienten durch den Arzt eine Tuberkulose diagnostiziert wird. Das, was wir jetzt anschauen, ist im Wesentlichen die Situation, wo wir die anderen Zellen des Immunsystems außen vor lassen, sondern uns wirklich nur auf den Erreger anschauen. Das, was die Verschiedenheit dieser Tuberkulose-Erreger betrifft, man kann schon sagen, über das, was wir bislang gesprochen haben, dass es die virulenten Tuberkuloseerreger sind, über die zu den Fällen oder zu den Tuberkulosen gehören, die wir, mit denen wir hier in Deutschland vielleicht einfach zu tun haben. Das sind genau diese Stämme, die wir uns quasi auch jetzt auf der Makrophagenebene anschauen. Da weiß man, dass diese Erreger so virulent sind, dass sie diese Zellen befallen, dass sie massiv dort wachsen können. Und was uns eigentlich überrascht hat, war, um das vielleicht noch etwas nochmal zu erläutern, dass wir diese Stämme gefunden haben, die aus im Wesentlichen aus Westafrika und aus Ostafrika stammend, dass wir in der Lage waren, dass wir als Westeuropäer, weil wir im Prinzip Blutspender hier aus dem Forschungszentrum Borstel haben, mit dem wir unsere Untersuchungen durchführen, dass wir in der Lage sind, diese Tuberkulosestämme aus der Gegend dann sehr wohl zu kontrollieren. Und das würde quasi jetzt heruntergehen von der Situation auf dem im Gewebe, wo diese anderen Immunzellen zur Eindämmung des Erregers wesentlich mit beitragen, jetzt auf die reine Makrophagenebene, wo es quasi in Abwesenheit von diesen Immunzellen darum geht. Das, was das nachstellen soll oder das, was das bedeutet, ist, bezieht sich auf diesen Anfang der Infektion. Das heißt, wenn in der Lunge befinden sich normalerweise keine T-Zellen, da sind halt einzelne Alveolar-Makrophagen unterwegs, die letztendlich die verschiedenen Alveolen in der Lunge screenen für verschiedenste Fremdkörper, dann vielleicht auch Mykobakterien, die sie dann aufnehmen, und wozu das führt, das hatten wir jetzt ja schon besprochen. Und so dass wir quasi versuchen, was passiert unmittelbar in dieser 1:1 Interaktion zwischen Erreger und Wirtszelle. Aber was ist denn das Ziel? Ist das Ziel, dass man dann den Makrophag so unterstützt, dass er alleine mit dem Erreger klarkommt? Das wäre wünschenswert, das wäre schon sehr schön. Das ist ein hohes Ziel, das zu erreichen. Es geht im Wesentlichen einfach auch ums, vielleicht bevor wir über dieses Ziel reden, um das Verständnis der Mechanismen, die da letztendlich zugrunde liegen. Und, okay, also warum der das auch nicht schafft, damit genau, fertig genau, zu werden. Genau, also das ist vielleicht, muss man auch sagen, der Hauptantrieb zu verstehen. Wie schafft es dieser Erreger in diesen Zellen zu überlegen, wie gesagt, die eigentlich dazu gedacht sind, ihn abzutöten. Und da gibt es verschiedenste Ansatzpunkte, wie man das letztendlich studieren kann. Und als Konsequenz dessen, wenn wir verstanden haben, welche Mechanismen der Erreger nutzt, um zu überleben, das sind dann möglicherweise neue Targets, neue Mechanismen, die man dann vielleicht einfach gezielt ansteuern kann, um die Wirtszelle in die Lage zu versetzen, sei es einfach, vielleicht einfach nicht abzusterben irgendwann, den Erreger preiszugeben, damit er nicht die nächsten Zellen infizieren kann, sondern dass er quasi den Erreger in der Lage ist, wirklich zu begrenzen. Und das wäre vielleicht das Wünschenswerte und vielleicht ist eindeutig das Wünschenswerte und das Ziel dieser gesamten Untersuchung. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine abstruse Frage ist, aber könnte das auch eine Idee sein für eine Impfung? Das ist keine abstruse Frage. Es ist gut, dass Sie das ansprechen mit der Impfung. Ganz allgemein wäre es sicherlich denkbar, dass wir vielleicht dadurch eine Verbesserung der Wirtsabwehr vielleicht etwas schaffen könnten, was dann im Rahmen einer Impfung vielleicht zuträglich ist. Dazu muss man aber sagen, dass es bis heute, trotz der intensiven Untersuchung in den letzten 50, 70 Jahren, keine Impfung gibt, die gegen Lungentuberkulose hilft. Es gibt die Impfung mit Mycobacterium bovis BCG. Das ist ein abgeschwächter, ein attenuierter Stamm der Rindertuberkulose. Und den nutzt man und hat man lange Zeit genutzt für die Impfung gegen Tuberkulose. Und diese Impfung mit BCG funktioniert auch. Allerdings schützt sie nur vor einer zerebralen Form der Tuberkulose, also einer Form, die das Gehirn befällt. Und das ist ein Problem, was sie in Hochinzidenzländern haben, insbesondere Neugeborene dort haben. Deshalb in Hochinzidenzländern wird mit BCG geimpft, um quasi dieses erhöhte Risiko der Kleinkinder und Neugeborenen dem zu begegnen, dass sie eben nicht an einer Tuberkulose erkranken. Das funktioniert recht gut. Ein Schutz sind in unabhängigen Studien belegt worden, dass es einen wirklich guten Schutz, einen Schutz gegen eine Entwicklung einer Lungentuberkulose mit durch Impfung mit Mycobacterium bovis BCG so nicht gibt. Okay. Sie hatten ja vorhin schon so ein paar Erfolgsmechanismen von den Erregern genannt. Ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, ob das jetzt bezüglich der Antibiotikatherapie war oder ob das auch was ist, womit die sich gegen die Fresszellen wehren. Das waren zum Beispiel diese besonders starken Zellwände. Genau. Das ist einfach, wenn man das einfach darstellt, eine wirklich äußerst effiziente Diffusionsbarriere gegen jegliche Form von chemischen Mediator, der für einen Erreger vielleicht schädlich sein könnte. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Okay, das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, die Sie erforschen. Das ist etwas, was mit dem wir uns was wir erforschen, wobei das sind, sagen wir mal, die unmittelbare, sagen wir mal, Strukturaufklärung, was die Zellwand betrifft und dessen Mechanismen. Das ist jetzt nicht unbedingt in meiner Gruppe letztendlich angesiedelt. Da gibt's Menschen hier am Haus, liebe Kollegen, in der Strukturbiochemie und in der bioanalytischen Chemie, die sich genau das, deren Thema das im Wesentlichen ist, quasi die Isolation der verschiedenen Bestandteile dieser Zellwand, um dann auch im Vergleich dieser verschiedenen Erreger, über die wir bereits schon ein bisschen gesprochen haben, zu schauen, gibt es Unterschiede und wenn ja, sind die von funktioneller Relevanz, sowohl was die Replikationsfähigkeit des Erregers betrifft, aber letztendlich auch sind diese vielleicht strukturell unterschiedlich aufgebauten Zellwände dann auch unterschiedlich permeabel für verschiedene antimikrobiell wirkende Substanzen. Das sind letztendlich die Kollegen, die sich wirklich mikrobiologisch damit beschäftigen. Und, wir schauen halt von der anderen Seite drauf, von der Seite des Wirtes aus. Ah, okay, ja, richtig. Das war jetzt eine Eigenschaft des Erregers und Sie schauen auf die Strategie des Wirtes und warum die halt nicht so durchschlagend funktioniert. Genau, warum funktioniert es nicht und welche Mechanismen nutzt der? Die Wirtszelle stellt schon ziemlich viel an, um diesen Erreger zu kontrollieren. Warum funktioniert es dann nicht? Also man muss vielleicht so sagen, am Ende bleiben immer genügend Bakterien übrig. Also es ist so, dass viele dieser Mechanismen vielleicht durchaus effizient sind, auch wenn man jetzt versucht, diese anderen Immunzellen mit ins Spiel zu bringen, diese T-Zellen, die wesentlich die Makrophagen so aktivieren, dass sie in der Lage sind, dann auch diese Mykobakterien umzubringen, dann wird man sagen, ja prima, funktioniert doch, ist doch toll. Warum haben wir eigentlich dann das Problem? Das Problem ist, dass in dieser Art von SS immer eine ganze Reihe von Erregern und ein paar wenige letztendlich auch übrig bleiben und die wir quasi nicht zu fassen bekommen. Und das ist in meinen Augen ein wesentliches Problem. Dass diese überbordende Immunantwort schon gut ist, aber die führt auch dazu, dass diese Erreger auch einfach dicht machen. Es ist eben, die Erreger, die sind in der Lage, diesen Stress, biochemischen Stress, der innerhalb einer Zelle abläuft in so einem Phagolysosom, also in dem Compartment, wo dieser Erreger vielleicht dann abgebaut wird, die sind in der Lage, das auszuhalten. Die haben Sensoren für verschiedenste Formen von oxidativem Stress und machen einfach dicht, stellen quasi ihren Stoffwechsel fast komplett ein und haben ohnehin schon eine dicke Zellwand. Und wenn sie dann noch ihren Stoffwechseleinstellungen eben gar nicht mehr replizieren, einfach nur warten, bis dieser, bis das Ungemach, das chemische Ungemach vorbei ist, dann kann man ja, wenn die Gelegenheit günstig ist als Erreger, dann wieder schauen, ob es sich lohnt, wieder ein, zwei Replikationsrunden einzulegen und zu schauen, wie sich das dann darstellt. Okay, ich übersetze so, mal wieder in mein Verständnis. Also ja, irgendwie versucht die Fresszelle, wenn Sie jetzt sagen chemischer Stress, dann denke ich, die Fresszelle versucht, den Erreger zu vergiften. Aber wenn der Erreger eben gar nichts mehr zu sich nimmt, weil er einfach seinen Stoffwechsel einstellt, dann funktioniert das eben nicht mehr. Genau. Und der Erreger ist sehr, sehr hartnäckig und hat einfach einen langen Atem und wartet so lange, bis er wieder ein bisschen stoffwechseln kann. So in der Richtung. Wenn der Immundruck, wenn der Immundruck weg ist, dann ist die Situation für den Erreger eine andere. Das hängt mit verschiedensten Faktoren zusammen, mit den Möglichkeiten, mit den Nährstoffquellen, die dieser Erreger nutzen kann, mit dem Sauerstoffpartialdruck, also mit der Oxygenierung des Gewebes. Wenn Sauerstoff da ist, dann wächst der Erreger besser, dann kann er auch reaktivieren, sodass es dann wiederum zu einer vermehrten Replikation des Erregers kommen kann. Und das, genau. Ja, Sie wollten was sagen. Entschuldigung. Und warum ist der Immundruck weg? Weil die Fresszelle nicht mehr kann, oder? Woran liegt das? Ja, das ist, da muss man vielleicht so ein bisschen noch ein bisschen ins Detail gehen. So ein Erreger, wenn der anfängt zu replizieren in der Zelle, man kann natürlich immer versuchen, eine Zelle zu nehmen mit einem Erreger, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man sich eine Vielzahl von Zellen letztendlich anschaut, die unterschiedlich in der Lage sind, den Erreger vielleicht zu kontrollieren. Fakt ist, dass es immer welche geben wird, in denen der Erreger einfach überleben kann, wo er nicht so abgedaut wird, wohingegen diese Zellen, die dann massivst gegen den Erreger vorgehen, natürlich auch irgendwann kaputt gehen und absterben und dann letztendlich dann mitunter auch den Erreger vielleicht auch freigeben. Wobei, auch da muss man sagen, gibt es unterschiedliche Strategien. Man kann diese ganze Infektionssituation immer von zwei Seiten sehen. Einmal von der Seite des Erregers natürlich und von der Seite des Wirtes. Und das, was unweigerlich am Ende dieser Interaktion steht, ist der Zelltod des Makrophagens. Und es ist so, dass es zwei verschiedene Arten von Zelltod gibt. Das ist etwas holzschnittartig, aber um die Hauptpunkte zu machen. Das eine ist eine Apoptose, ist ein kontrollierter, programmierter Zelltod, der ist eindeutig gut für den Wirt und führt dazu, dass führt zu einer erfolgreichen Bekämpfung auch des Erregers, wohingegen der Erreger in der Zelle genau das versucht zu verhindern, diese Induktion von Apoptose, sondern er versucht, einen anderen Zelltod zu induzieren, nämlich eine sogenannte Nekrose. Und die Nekrose ist quasi ein unkontrolliertes Zerplatzen der Zelle, der Wirtszelle, die Zelle fliegt im, wenn man möchte, einfach auseinander. Mhm. Was dann passiert, ist, dass wenn sie intrazelluläres Material extrazellulär vorliegen haben, dann ist das ein Zeichen für Schaden, für Damage. Und darauf reagiert der Organismus mit Entzündung und schickt ganz viele Immunzellen dorthin und sie wissen genau, was passiert. Da kommen Monozyten an, kommen Granulozyten an, da kommen Monozyten an und was machen die? Die fressen den dann dort wartenden Erreger auf und dann geht's weiter im Text. Und so, okay. So kann man sich vorstellen, dass es von einzelnen Zellen über ganze Generationen von Zellen lokal zu einer immer größer werdenden Mykobakterienpopulation letztendlich kommen kann, die hinterher dann so groß wird, das, was ich eben schon einmal skizziert habe, dass es sich hinterher vielleicht in den Bronchialraum ergießt, diese zentralen verkehrsende Nekrose mit den entsprechenden Freisetzungen in den Bronchialraum, was man dann zum Abhusten führt und dann diese Transmission letztendlich einleiten kann. Okay, ich muss noch mal ganz kurz ganz an den Anfang unseres Gesprächs hüpfen, weil ich glaube, hatte da ein Missverständnis. Wahrscheinlich habe ich es mir da zu einfach gemacht. Ich habe gedacht, es gibt eine Fresszelle und einen Erreger und eine Fresszelle frisst einen Erreger und schafft es dann nicht, den umzubringen. Tatsächlich ist es aber so, dass die vielleicht einen Erreger frisst, der sich aber dann vermehrt innerhalb der Fresszelle und dann hat man irgendwann die Situation, dass man eine Fresszelle hat, aber da ganz viele Erreger drin, richtig? Genau, okay. Das wäre jetzt, das ist so, dass man schon davon ausgeht, dass es, also ein einzelner Tuberkuloseerreger wird nicht dazu führen, dass man erkrankt. Das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so. Aber man braucht nicht viele. Die genauen Zahlen, was wie viele Erreger man benötigt, damit ein Mensch krank wird, beziehungsweise diese Prozesse ihren Anfang nehmen, sind nicht bekannt, aber man kennt es aus anderen Studien mit verschiedenen Tiermodellen. Das sind also manchmal deutlich unter 100 Erreger pro Tier, die dann dazu ausreichen, dass seine Infektion dass so eine Infektion erfolgreich ist, ja, in der Sinne von der Ausprägung der Erkrankung. Und das, was Sie sagen, man kann sich das Schicksal an einer Zelle ganz gut vorstellen, aber mit dem, was ich gerade skizziert habe, wird dann aus diesem einen Erreger in der einen Zelle, wenn er dann repliziert hat, dann 10, 20, 30 Erreger. Und wenn die Zelle dann platzt, dann haben Sie dann entsprechend mehr Bakterien vor Ort, die dann die nächste Runde dieses Infektionsgeschehens dann auch wieder durchlaufen. Ja, okay. Und wie sieht Ihre Arbeit jetzt konkret aus? Gucken Sie sich Sachen unter dem Mikroskop an oder wie läuft das ab? Also wir schauen uns verschiedene Dinge an. Ich möchte das als erstes einfach mal nennen. Wir schauen uns die molekulare Zusammensetzung dieses Phagosoms an. Wir hatten ja schon gesagt, dass der Erreger aufgenommen wird und diesem Phagosom landet und von dort aus die Geschicke der Zelle steuert. Mhm. Und vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Mykobakterien haben, die massiv replizieren können in den Zellen und andere Mykobakterien haben, andere Stämme haben, die das eben nicht tun, ist eine Hypothese, dass es strukturelle Unterschiede in der molekularen Zusammensetzung dieser Phagosomen geben könnte. Was nachzuvollziehen ist. Wenn sie quasi das ihre Schaltstelle ist, dann kann es sein, dass sie ganz andere Faktoren als Erreger an ihr Compartment, an dieses Phagosom holen, als wenn die Wirtszelle vielleicht die Oberhand behält und es gar nicht zu einer Replikation kommt. Und aus diesem die Strategie, die dahinter steckt, ist, wenn wir die molekulare Zusammensetzung dieser Compartments kennen und verstehen und so etwas wie eine Karte haben, die uns sagt, ein Phagosom, in dem ein viabler, virulenter Erreger sitzt, das setzt sich gemeinhin so und so zusammen und rekrutiert halt die Faktoren A, B und C. Und das alles passiert eben nicht in einem Phagosom, in dem ein Erreger sitzt, der nicht massiv repliziert. Dann versprechen wir uns davon, wenn wir diese Faktoren A, B und C identifiziert haben, diese Faktoren bestimmten Signalwegen, bestimmten Prozessen innerhalb der Zelle zuordnen zu können, um dann festzustellen, sind es genau diese Faktoren, die der Erreger tatsächlich, welche Pathways, welche Signalwege nutzt der Erreger in der Wirtszelle aus oder welche Signalwege schaltet er konkret ab, um erfolgreich zu sein? Und auf die Art und Weise versprechen wir uns, neue Zielstrukturen, neue Wege zu identifizieren, die man gezielt entweder, wie gesagt, inhibieren könnte, beziehungsweise vielleicht stimulieren könnte, um damit sich diese molekulare Zusammensetzung dieses Compartments vielleicht ändert und damit diesen Zustand der Kontrolle, von dem ich eben schon einmal gesprochen habe, vielleicht erreicht wird. Okay. Und wie geht das konkret? Das geht so, dass wir ein Verfahren entwickelt haben, in dem wir die Mykobakterien in einem ersten Schritt, also noch ohne, ganz ohne Wirtszellen, mit einem Fett, mit einem Lipid markieren, an dessen Oberfläche eine kleine Struktur sitzt, ein Molekül namens Biotin. Und auf diese Art und Weise sind wir in der Lage, auf die Oberfläche von diesem Erreger eine Markierung zu bringen, einen Tag zu bringen, an dem wir in einem zweiten Schritt dann magnetische Beads koppeln können. Und über Streptavidin, magnetische Beads, über Streptavidin sind wir in der Lage, kleine 150 Nanometer große Magnetpartikel an die Oberfläche von diesem Erreger zu koppeln. Was wir dann tun, ist, wir nehmen diese so magnetisch markierten Erreger und infizieren damit unsere Wirtszellen, die Makrophagen. Und zu definierten Zeitpunkten unterbrechen wir das Geschehen und schälen quasi die Plasmamembran der Wirtszelle drum weg, sodass wir quasi nur noch die intrazellulär vorliegenden Kompartimente haben, als da sind Mitochondrien, Lysosomen, aber halt auch diese Phagosomen, in denen diese magnetischen Mykobakterien jetzt drin sitzen. Und dann nehmen wir einen sehr starken Magneten, einen 2 Tesla starken Magneten, der entwickelt wurde von Stefan Schütze an der Universität Kiel, mit dem wir eng zusammenarbeiten im Rahmen eines DFG-geförderten Projektes. Und wir nutzen diesen starken Magneten jetzt, um diese, um nach Aufschluss der Zellen diese magnetischen Compartments zu isolieren. Und dann haben sie eine nicht-magnetische Fraktion, das sind die gesamten Sachen, die durch diesen starken Magneten durchrauschen, und sie haben magnetische Compartments, die letztendlich hängen bleiben. Und die können sie dann entsprechend waschen, wenn sie wollen, und dann haben sie hinterher eine magnetische Fraktion, deren molekulare Zusammensetzung sie dann anschauen können. Und das tun wir mit anderen Kollegen zusammen unter Verwendung von massenspektrometrischen Verfahren. Lässt sich quasi eine Proteinsignatur oder auch eine Lipidsignatur dieses Compartments abbilden. Und da stecken wir gerade mittendrin in der vergleichenden Analyse von Erregern, die aktiv replizieren und welche, die das zum Beispiel nicht mehr tun, welche, die wir vorab zum Beispiel mit Hitze abgetötet haben, um zu schauen, wie sieht die Struktur wie ist die molekulare Zusammensetzung in einem Phagosom, was einen viablen Erreger hält, im Vergleich zu dem, was einen abgetöteten oder wenig virulenten Erreger hält. Und wir sind gerade da im Prozess, diese Karte da zu erstellen und okay, so langsam ergibt sich da ein Bild für mich. Also eine große Herausforderung ist erstmal dieses Compartment zu isolieren, weil das halt zusammen mit allen anderen Bestandteilen der Zelle in der Zelle sitzt. Richtig. Und es geht eben über diese magnetische Methode, über dieses Tagging, und dann zieht man das, macht man die Umhüllung der Zelle ab, damit alle Teile einzeln da rumschwimmen, und zieht dann eben über den Magneten diese Compartments raus. Genau. Das ist ja eigentlich sozusagen eine Art Vorarbeit, weil jetzt hat man einfach das, was man untersuchen will, isoliert und kann dann eben über eine Proteinanalyse, über Massenspektroskopie, Metrie, sich das rausholen. Das heißt, man kriegt dann irgendwie eine statistische Auswertung von diesen Compartments, die eben irgendwie abgetötete Erreger hatten. Da sieht die Proteinzusammensetzung so und so aus, und von denen mit den virulenten Erregern sieht die Proteinzusammensetzung so und so aus. Genau so. So, und was mir jetzt aber irgendwie nicht so ganz klar ist, ist, Sie haben das vorhin schon erklärt, aber irgendwie fehlt mir jetzt da der Zusammenhang. Jetzt kriegen Sie raus, dass es eben bei den virulenten Erregern anders zusammengesetzt ist als bei den abgetöteten. Und was ist jetzt die Idee, welche Vorteile man daraus ziehen könnte? Also das, was wir beobachtet haben und was sich abzeichnet, ist, dass wir an diesem Compartment Faktoren eines bestimmten Signalwegs des Typ 1 Interferon-Signalwegs, also nur um das mal beispielhaft zu nennen, gefunden haben. Und das Interessante ist, dass man das wirklich nur mit virulenten Erregern so findet. Und dann stellt sich die Frage daraus, wie kommt es zu dieser Induktion dieses Typ 1 Interferon Pathways in diesen Wirtszellen? Und da gibt es Vorarbeiten von anderen Kollegen, die das letztendlich machen. Das passt dann insofern ganz gut ins Bild, dass dieser Erreger unglaublich schnell, also was das bedeutet konkret ist, wenn es lang ist, nur Pathway A, B, C ist, ist es klar, es ist schwer nachzuvollziehen. Aber in dem Moment, wo wir diese identifizierten Faktoren verschiedenen Signalwegen, wie den ich gerade genannt habe, zuordnen können, können wir gezielt hingehen und sagen, jetzt inhibieren wir zum Beispiel diesen besonderen Signalweg und schauen uns an, ob das einen Effekt auf das Wachstum des Erregers hat. weil es scheint ja so zu sein, dass der Erreger das konkret in seiner Nähe haben will. Und wenn wir das jetzt, wenn man damit jetzt interferieren könnte, dann wäre das von Vorteil. Und das, kein Problem. Das Charmante daran ist einfach, wir gehen halt ergebnisoffen, wir gehen systematisch vor. Wir haben eigentlich keine Hypothese, sondern wir schauen, was uns das Massenspektrometer sagt, was die statistische Analyse vorgibt. Und dann ist es sehr, sehr spannend, weil wenn Sie dann mit diesen Faktoren, die Sie finden, in eine Datenbank gehen und dann einfach feststellen, 5 oder 6 von den Faktoren gehören zum Signalweg A, um das einfach nur ein bisschen einfacher zu halten, dann auch wenn Sie sich bis dahin nie mit dem Signalweg A beschäftigt haben, dann beschäftigen Sie sich ab dem Zeitpunkt damit und fragen sich, wie kommt es zu dieser, welche Bedeutung spielt dieser Signalweg für dieses Infektionsgeschehen lokal in der Zelle? Wo sieht man Eingriffsmöglichkeiten? Gibt es einzelne Schritte, die man enzymatisch würde blockieren können? Und das führt dann zu Verknüpfungen, zu anderen Kollegen, die letztendlich dort Experten in diesen Signalwegen sind, die möglicherweise Tools haben, mit denen wir sehr schnell bestimmte Signalwege würden unterbinden können und sehen können, aha, es taugt was. Oder was auch passieren kann, ist, sie laufen in Bereiche rein oder in Signalwege, die bislang überhaupt nicht in den Zusammenhang einer Mykobakterieninfektion diskutiert worden sind. Und das sind natürlich dann die besonders spannenden Aspekte. Okay, und die Theorie dahinter ist, dass ja der Erreger hat ja die Fresszelle irgendwie manipuliert, sodass sie in seinem Sinne arbeitet, und diese Manipulation äußert sich genau in dieser anderen Proteinzusammensetzung als bei einer nicht manipulierten Zelle. Und das heißt, wenn man da den Mechanismus versteht, wie sich diese Fresszelle von dem Erreger manipulieren lässt, dann kann man darüber nachdenken, ob man diese Manipulation irgendwie verhindern kann und damit die Fresszelle gegen den Erreger erfolgreich ist. Genau, oder man kann sie zumindest unterstützen. Das ist genau das, was dahinter steckt. Also, dass man auf diese Art und Weise über diese Omics-getriebene Analytik, also Proteomics, Lipidomics oder halt auch Transcriptomics, wenn Sie die mRNA-Profile von den infizierten Zellen anschauen, dass man über diese systematische Herangehensweise einfach neue Möglichkeiten findet, neue Targets, in der Lage ist, vielleicht neue Targets zu identifizieren, die man vielleicht mit einem gewissen zeitlichen Abstand, weil das braucht immer sehr lange natürlich, die man gezielt ausnutzen kann, um der Wirtszelle zu helfen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und vom zeitlichen Ablauf her, haben Sie gesagt, sind Sie gerade eigentlich in dieser Phase, wo man eben erstmal guckt, welche Zusammensetzungen gibt es da drin? Ja, das ist in diesem Projekt ist es so, dass wir über dieses, sage ich mal, diesen Proteomics Approach, also das Erstellen dieser molekularen Karte, da sind wir gerade dabei, das zu tun. In einem anderen Kontext, wenn ich das vielleicht noch ausführen darf, sind wir schon ein bisschen weiter. Das geht auch auf eine Omics-basierte Herangehensweise zurück. Die haben wir jetzt vor nunmehr 10 oder knapp 12 Jahren begonnen. Da haben wir Mykobakterien, humane Makrophagen infiziert mit Mycobacterium tuberculosis und auch mit einem anderen Mycobakterium, haben uns einfach angeschaut, welche Gene innerhalb dieser Wirtszellen transkribiert werden, welche Gene werden aktiv angeschaltet nach Infektion mit dem Erreger. Und da findet man, um das kurz zu skizzieren, eine allgemeine Entzündungsantwort, die läuft einfach ab, und die ist bekannt aus verschiedensten infektiologischen, entzündlichen Prozessen. Das ist also nicht so wahnsinnig überraschend. Das, was uns aber aufgefallen ist, wir haben damals eine Reihe von Faktoren gefunden, die überhaupt noch nicht in dem Zusammenhang mit Entzündung diskutiert worden sind und Infektionen auch schon gar nicht. Und das sind Moleküle des sogenannten Wind-Signalwegs. Jetzt möchte ich gar nicht im ganz großen Stile darauf eingehen. Das, wo diese Moleküle bekannt sind, sind in der Embryonalentwicklung, sind also ganz wichtig in den frühen Tagen unseres Lebens, in den frühen Tagen eines jeden Lebens, möchte ich sagen. Und auch in der Zelldifferenzierung. Und wenn diese Moleküle oder diese Pathways dysreguliert sind, dann kommt es zur Krebserstehung. Und wir waren mit die Ersten, die gesehen haben, dass auf einmal diese Moleküle, diese Gene gebildet werden, transkribiert werden und diese Faktoren gebildet werden im Kontext der Infektion, im Kontext der Tuberkuloseinfektion. Und das hat dazu geführt, dass wir das zu einem unserer zweiten Schwerpunkt und das zu unserem zweiten Schwerpunkt gemacht haben in der Forschungsgruppe, zu verstehen, wie diese Moleküle, über die im Infektions- und Entzündungszusammenhang wirklich so gut wie kaum was bekannt ist. Das hat sich in den letzten Jahren ein wenig geändert. Eine ganze Reihe von Kollegen haben sehr ähnliche Befunde gemacht, aber wir haben inzwischen den dritten Kandidaten dieser Windfamilie identifiziert, der dem eine funktionelle Bedeutung im Rahmen der Tuberkuloseinfektion zukommt. Und das ist deshalb interessant, weil das sind Pathways, die nicht unbedingt, wie gesagt, die sind in der Entzündung eben nicht gut charakterisiert. Aber was man weiß, die sind sehr wichtig für die Gewebshomöostase und für einfach den Normalzustand eines Gewebes, den Normalzustand einer Zelle. Wenn man möchte, ist das, was wir bis jetzt diskutiert haben, ist ja quasi immer die Abweichung von der Normalität. Man findet immer eine Erhöhung von Zytokinen, von Entzündung. Und das ist immer ein Delta, ich sage mal, ein Delta-Entzündung. Ja? Also das heißt, das misst man. Und das, was wir gesehen haben bei der Regulation dieser Faktoren, ist, dass diese Moleküle wichtig sind für die Zellhomöostase, für die Gewebshomöostase, für die Rückstellung zu normal. Also wir sagen, eine Zelle, die eine Entzündungsreaktion hat oder ein Gewebe, was durch eine Entzündungsreaktion durchläuft, muss ja gegen Ende dieser Entzündungsreaktion, alles hat ein Ende, im Rahmen der Termination dieser Entzündung, muss es ja irgendwie wieder zu einem Normalzustand zurückkommen. Ja, und das nennt man Homöostase? Also sagen wir, die Homöostase ist nicht das Zurück zum Normalzustand, sondern das ist quasi der Status quo, mit dem wir uns vielleicht tagtäglich durch die Welt bewegen, also ohne eine entzündliche Erkrankung. Ja? Also wir sagen, eine funktionierende Leber, eine funktionierende Haut, also verschiedene funktionierende Organe, dann das ist im Prinzip ist einfach Physiologie, eine Gewebsphysiologie, einfach ohne Einschränkung von äußeren Einflüssen, Noxen oder Infektionen oder Störungen, die letztendlich auf ein Gewebe oder ein Organ einwirken können. Und das sind, wie gesagt, Faktoren, die wir dort, die damit zusammenhängen, die auch häufig etwas greift das in einen ganz anderen, ganz andere zelluläre Prozesse letztendlich ein, unter anderem auch in metabolische Prozesse der Wirtszelle, was klar ist, wenn man über Homöostase spricht, denn das, was wir jetzt im Wesentlichen besprochen haben, das ist ja Entzündungsreaktion, das ist sind Immunreaktionen, aber das, was ich im Moment abbildet, ist, dass diese Entzündungsreaktionen immer gekoppelt sind, und das müssen sie auch sein, an einen ganz bestimmten biochemischen, metabolischen Fingerprint, also eine ganz bestimmte biochemische charakteristische Antwort. Und wenn man jetzt versucht, und das ist im Moment das Bestreben auch vieler Kollegen, auch weltweit, diese Immunreaktion ganz allgemein in diesen biochemischen Zusammenhang zu bringen oder das miteinander in Beziehung zu setzen, zu korrelieren, um auf diese Art und Weise vielleicht auch neue Strategien zu entwickeln, die vielleicht auch in der Abwehr von Infektionserregern wie dem Tuberkulosis dann behilflich sein können. Okay, das klingt aber auch ein bisschen so, als ob es, wie es ja oft in der Wissenschaft so ist, da Erkenntnisse rauskommen, die dann unter Umständen bei der Tuberkulose nicht helfen, aber bei anderen Sachen dann. Das ist richtig, genau. Ja, ja. Und ich weiß selber noch, als wir diese ersten Befunde hatten, bin ich auf ein entwicklungsbiologisches Meeting gefahren in die USA und habe mit den Leuten dort gesprochen, hab den Leuten das vorgestellt, und das war für die völlig überraschend, kam aus einer ganz anderen Welt, weil diese Moleküle einfach in dem Zusammenhang noch nie diskutiert worden sind. Und das Spannende daran ist, was man jetzt bei diesen Pathways konkret machen kann, ist, sie sind in der Lage, sie bringen Bereiche zu einem Overlap, zu einer Überlappung, die vorher so noch nicht gesehen wurden. Wir haben zum Beispiel ein Molekül identifiziert, Wnt6, darüber sind bislang ganze 120 Publikationen bekannt, und da sind wir sehr daran interessiert, wie dieses Molekül letztendlich funktioniert, und da gibt es so gut wie nichts zu. Wir sehen wichtige Funktionen auf den Makrophagen im Zusammenhang mit diesem Molekül, und man hat dort einen gewissen Hintergrund im entwicklungsbiologischen Bereich, aber das ist im Prinzip hilft uns in der Infektionsbiologie jetzt nicht unbedingt sofort weiter. Es gibt vielleicht Pathways, wo man vielleicht ansetzen kann, aber dadurch sind wir dann in der Lage, zu einem Bereiche, die, also wir müssen, was heißt wir müssen, aber wir reden dann mit Leuten aus diesen Feldern, haben mit den Leuten zu tun und fragen uns dann, was man jetzt wirklich in deren Sinne vielleicht anschauen müsste. Und es ergeben sich dann wirklich ungeahnte und auch manchmal sehr überraschende Zusammenhänge, die einem dann, wenn man wieder zurückkommt zu dem, wovon wir ausgegangen sind, dann auch neue Erkenntnisse über den Verlauf der Tuberkuloseinfektion liefern. Okay, das war ja jetzt ein ziemlicher Rundumschlag. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Möchten Sie noch was hinzufügen? Ja, vielleicht noch eines, das, was wir vielleicht auch noch tun. Und am Ende von Tag möchte man ja wissen, ob Strukturen, die man identifiziert hat, ob die tatsächlich eine Aktivität gegen den Erreger haben, beziehungsweise gegen die Zelle, die den Erreger vielleicht beherbergt. Also und da freuen wir uns sehr, Mitglied des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung zu sein, auch mit Kollegen hier aus dem Forschungszentrum Borstel, wo wir verschiedene Assay-Systeme entwickelt haben, die zur Identifikation von antimykobakteriell wirkenden Strukturen behilflich sein können, um auf die Art und Weise relativ schnell Substanzen identifizieren zu können, die man dann chemisch gesehen modifizieren kann, aufbauend auf solchen Lead-Compounds, also vielversprechenden Strukturen, die eine solche Aktivität vielleicht haben, die gegen den Erreger wirken, die Wirtszelle nicht schädigen, die auch, wenn der Erreger in der Wirtszelle sind, den Erreger vielleicht dort vor Ort noch erreichen. Und vielleicht dann auch noch im Wechselspiel mit Antibiotika, anderen bereits bekannten Antibiotika wirken. Das ist so die andere letztendlich auch wichtige Baustelle, die wir in der Gruppe haben, wo wir verschiedene Systeme aufgebaut haben und im kleinen, also nicht im High Throughput, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern eher in einem überschaubaren Rahmen, aber in einem sehr gut aufeinander, mit sehr gut aufeinander abgestimmten Systemen dann vielleicht auch Strukturen oder Substanzen, die wir vielleicht im Rahmen unserer anderen Tätigkeiten oder Forschungsprojekte vielleicht identifizieren können, dass wir diese letztendlich sofort auch sofort überprüfen können, ob das tatsächlich vielleicht einen unmittelbaren Effekt auf das Überleben des Erregers in der Wirtszelle, und damit sind wir vielleicht ziemlich beim Anfang, haben könnte. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können und die Hörer des Podcasts ebenso. Da bin ich sicher. Herzlichen Dank. Einen Danke, schönen Abend. Ihnen auch. Tschüss. Danke. Tschüss. So, das war's zum Thema Tuberkulose. Ganz herzlichen Dank nochmal an Norbert Reiling und nochmal an Bernd Rupp für die Vermittlung des Gesprächs. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode.